als Petja Rostow, Erik S. Klein als Wassili Denisow, Klaus Piontek als Fjodor Dolochow, Jochen Thomas als Platon Karatajew, Maximilian Larsen als General Kutusow, Norbert Christian als Graf Loriston, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Gerd Biewer, Siegfried Weiß, Wolfgang Lohse, Fred Ludwig, Gerhard Rachold und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.